Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Diensthabende Ärztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, bitte. Okay, zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Martin Leber. Martin Leber. Herr Leber, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Meine Vorname ist M A I I Er. R, ja, R D T I N Martin und Leber L E B E R. Okay, danke schön. Und wie alt sind Sie, Herr Leber? Ich bin 62. 62. Okay, und wann sind Sie genau geboren? 16. Juni 1972. 72. Okay. Wissen Sie, wie groß Sie sind? 1 Meter 77. 77. 77, Okay. Und wie viel wiegen Sie? ja. 98. 98. Okay. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Meine Hausarzt heißt Jener Kaplan. Jener Kaplan. Yener Kaplan. Ya. Mitzi o da Yener. Jener, ya. Ya. Okay. Ypsilon. Mit Ypsilon. Ya, erste Buchstabieren Okay. Y. Y-E-E-N-E-R. Okay. Was kann ich für Sie tun? Ja, Frau Doktor, ich habe seit 2 Monaten eine juckende und blutende Wunde. Ein Wunde Yok in kendi, bunu kendim. ja, Okay. juckende und blutende Wunde in meinem Mund. Mund. Ja, Mund. Okay. In meinem Mund. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, ich sagte, ich habe seit 2 Monaten. 2 Monaten. Ja. Okay. Wo genau sind Ihre Wunde? Könnten Sie ein bisschen In beschreiben? der unteren Lippe. Unteren Lippe. Unteren Lippe und keine Schmerzen, Okay. aber Jucken und manchmal Blutung. Haben Sie ähnliche Beschwerden früher gehabt? Nein, ich habe früher nicht Beschwerden gehabt. Erstmal. Ja. Okay, denken Sie, es eine bestimmte Auslöser gibt? Ja, besonders esse ich nach dem Zitrone unangenehmes Gefühl. Nach dem Unangenehm. Zitrone, ja. Aber Nach dem, nicht Schmerzen. nein, kein Schmerzen, aber und verschiedene Gefühle. Okay. Haben Sie eine Schwellung oder Übermorgen, mit diese, mit im in der unteren Lippe bemerkt. Nein, ich habe nicht bemerkt. Rotenschwellung oder Überwärmung habe nicht. Nein, nein, nein, ich habe nicht. Okay. Haben Sie Fieber? Nein, keine. Ich habe keine Fieber. Okay, haben Sie Nachtschweiß oder Schüttelfrost? Nein, nie. Haben Sie in der letzten Zeit gewöhnlich ab oder zugenommen? Ja, das ist interessant. Mein Appetit ist gut, aber von 10 Monaten habe ich circa 12 Kilo zugenommen. Nein, oder abgenommen. Entschuldigung, zugenommen. So genommen. Nein, aldım. Abgenommen. Entschuldigung. Abgenommen. Okay. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, ich habe kein Besuch übrigens. Sie haben andere Begleitsymptome mit dieser Beschwerden. Sie haben nur eine Wunde im Mund oder haben Sie ähnliche Wunde in andere Körperteile aus? Ich habe ja, ich habe 10 Monaten, seit 10 Monaten Schlafstörungen. Okay. Dagegen nehme ich Pflanzenmedikament ein. Okay, ganz Pflanzen. Wissen Sie Pflanzlich. den Namen des Medikament? Nein, ich kenne nicht. Nein, Okay. weiß nicht. Haben Sie Probleme beim Durch- oder Einschlafen? Ja, ich habe einschlafen. Einschlafenprobleme. Okay. Haben Sie Husten oder Atemnot? Ja, ich rauche sehr mehr rauchen und ich habe Husten mit gelblichen, schleimigen Sputum. Seit wann haben Sie Husten? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Okay. Ist Ihnen übel oder haben Sie Erbrechen? Nein, ich habe nicht bemerkt. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, Frau Doktor, habe ich viele Erkrankungen. Ich habe leider an Zuckerkrankheit. Okay. Seit wann haben Sie? Seit 20 Jahren. 20 Jahren, okay. 20 Jahren und nehme ich dagegen Metformin 100, 1000 Milligramm pro Tag einmal. Und Morgens? morgens, ja, morgens, jeden Okay. morgens. Und Insulin einmal täglich 6 Einheiten. Okay. Und außerdem habe ich Bluthochdruck seit 2 Jahren. Okay. Dagegen nehme ich täglich Ramipril 5 Milligramm. Okay, täglich. Am morgens oder abends? Ramipril, entschuldigung, Ramipril 5 Milligramm 2 mal täglich. Täglich. Okay. Morgens und abends. Okay. Noch etwas? Sie haben Diabetes, Sie haben Blutzuckerkrankheit und Bluthochdruck. Ja, Etwas? du hast recht. Das ist alles, ja. Das ist alles. Okay. Nehmen Sie Metformin, Insulin und Ramipril. Nehmen Sie andere Medikamente ein. Ich sagte, nehme ich pflanzliche Medikament Ja, gegen evet. Schlafstörungen. Ja. Ich notiz. Ich habe notiz. Ja, das ist Okay, alles. alles Ja, war. das alles. Okay. Sie haben gesagt, Sie rauchen. Wie oft rauchen Sie? Und seit wann rauchen Sie? Seit 2 Jahren laufe ich 2 Jahre. ja, 10 Jahren, Entschuldigung, 10 Jahren. 10 Jahre, okay. Ja, 10 Jahren. Eine Schachtel Zigaretten pro Tag. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke täglich einen kleinen Glas Schnaps. Okay. Hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Nein, keine. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich gehe regelmäßig spazieren. Okay, wie oft? Jeden Tag. Jeden Tag. Ja, Okay. jeden Tag morgens. Okay, sehr gut. Und sind Sie etwas allergisch? Nein, ich habe keine Allergie. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, Okay. ich habe vorstellen. Ja. Okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ausland. Nein. Nein. Okay. Was machen Sie beruflich? Früher habe ich als Bürokaufmann gearbeitet. Bürokaufmann. Ja. Sie arbeiten jetzt? Sie arbeiten jetzt, oder? Ja, weiter. Okay. Sind Sie verheiratet? Wie ist Ihr Familienstatus? Ich bin ledig. Ledig. Ja. Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Ich wohne allein. Okay. Herr Leber, mit Ihrem haben Sie eine Ausfluss bei Ihrer Lippe auch? Oder ist Ihnen eine Ausfluss Schon wieder mit Auf was? den Bunde Ausfluss? Nasse oder eine gelbliche Flüssigkeit oder Nein, nein. Kein Ausfluss. okay, Trocken. trocken. Trocken. Diese Beschwerden sind langsam aufgetreten. Ich habe diese Wunde seit 2 Monaten bemerkt. Waren Sie für diese Beschwerden beim anderen Arzt? Ja, ich habe meine Hausarzt besucht und er hat mir er hat mir eine Kortison Creme meine Beschwerden gegeben. Okay. Hat diese Medikament oder Creme geholfen? Nein, sie habe mir nicht geholfen. Okay. Haben Sie andere Medikamente ja da andere Dinge benutzt? Nein. Nein, nur Cortisone-Creme. Ja. Aber letzte Tagen habe ich ich habe nicht gemessen, aber ein bisschen Fieber. Sie haben ein bisschen Fieber, okay. Ja. Ja, Sie haben eine fiebrige Gefühl. Ja. Aber ich habe nicht gemessen. Haben Sie Nachschweiß oder Schweiß? Schweiß. Oder Ja. Schweiß? Ja. Ich habe Nachtschweiß. Besonders nachts, ja. Okay. Herr Leber, ich habe keine weiteren Fragen. Möchten Sie etwas hinzufügen, das ich wissen sollte? Oder haben Sie Anfragen? Haben Sie Fragen an mich? Ja, Frau Doktor, ich habe Angst, Ja, ja, ja. meine Bruder ist an Bronchialkarzinom gestorben vor 2 Jahren. Ist das Krebs, meine Beschwerden? Ja, ich verstehe Ich habe Ihre Angst. Angst. Ja, ich verstehe Ihre Angst, Herr Leber. Aber etwas, es ist noch zu früh, um etwas so Generelles zu sagen. Müssen um ein eindeutige Diagnose zu stellen, müssen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Und ich möchte fragen, gibt es in Ihrer Familie andere chronische Erkrankungen, zum Beispiel beim Vater oder bei der Mutter. Diese Eltern haben auch chronische Erkrankungen. Meine Mutter ist gesund. Sie lebt im Krank Altenpflege. Aber mein Vater ist vor 2 Jahren an Myokardinfarkt gestorben. Es tut mir sehr leid. Aber ich sagte, Meine Bruder Ja, ist Bruder Schäfer. ein Bronchialkarzinom, ja. Vor Okay. 2 Jahren. Ja, okay. Herr Leber, zuerst werde ich Körperli untersuchen, Ja. danach Blut abnehmen und würde ich einige weitere Untersuchungen durchführen. Dann Ihre Beschwerden mit meinem Oberarzt besprechen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen genaueres sagen. Deshalb möchte ich Sie bitten, noch ein wenig Geduld zu haben. Okay? Yok, Ist kein das in Ordnung? Problem. Ja, Ja, ich warte Sie. okay. Danke. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Der Patient heißt Martin Leber, ist 62 Jahre alt, 1,67 Meter groß und wiegt 98 Kilogramm schwer. Herr Leber stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Monaten bestehenden jukenden Blutenden Wunde in der unteren Lippe vor. Der Patient Wie berichtet, groß die Wunde? ja, ich habe diese Frage nicht gefragt, wie groß, okay. Aber bei der Untersuchung, bei der Untersuchung kann ich diese Fragen gestellt oder ich möchte sagen, ja, ich habe die Wunde gesehen und ich war circa 3 Zentimeter groß. Wie tief? Wie tief? Ja, ich werde beim Untersuchungen beobachten. Ja. Hat die Wunde Eiterbildung oder Blutung? Der Patient berichtete, der Wunde manchmal Blutung, manchmal trocken sein, trocken sei. Der Patient hat früher keine Beschwerden. Bei diesen Beschwerden hat der Patienten ihrer Hausarzt besucht und er hat eine Cortisone-Creme bei ihnen bei der Patient verschrieben. Aber Einnahme dieser Cortisone-Creme habe keine Heilung. Der Wirkstoff sollte geklärt werden oder die Creme hilft nicht oder habe keine Verbesserung gebracht. Ja, keine Verbesserung gebracht. Diese Mundgeschwür ist schmerzlos, aber er hat unangenehme Gefühl nach Zitrone essen. Oder er verspürt eine unangenehme Gefühl vor Zitrone essen. Vor Zitrone essen, ja. Vor Zitrone. Welche Farbe hat die Wunde? Schwarz oder weiß? Oder Rötung? Aber ich sehe, das ist eine Blässe. Ja, aber ich weiß nicht. Und der Patient klagte über seit 2 Jahren Husten mit Tussis mit gelblichen schleimig Auswurf schleimig Sputum und die vegetativen Anamnesen ist unauffällig bis auf Insomnie und eine Gewichtverlust von 10 Monaten innerhalb 12 Kilogramm. Gewichtsverlust von 12 Kilogramm innerhalb von 4 Monaten. 10 Monate. Okay, der Patient, okay, eine Gewichtsverlust von 12 Kilogramm von 10 Monaten, İnnerhalb des. innerhalb von 10 Monaten und der Patient füllt fibrig, aber er hat seine Körpertemperatur nicht gemessen. An vor Erkrankungen leide er seit 20 Jahren an Diabetes mellitus Typ 2 und seit 2 Jahren an arterielle Hypertonie. Er nimmt Metformin 1000 Milligramm morgens, Insulin 6 Unite morgens und Ramipril 5 Milligramm zweimal täglich ein. Und der Patient nehme eine Pflanzenmedikament gegen Insomnia. Aber der Name des Medikaments sollte geklärt werden. In der Familienanamnese wurde angegeben, sein Vater in der Familienanamnese wurde angegeben, dass sein Vater vor 2 Jahren an Myokardinfarktus verstorben ist und seine Mutter ist gesund, aber lebt in Altenpflege. Und ihre Bruder leidet an und ihre Bruder ist vor 2 Jahren eine Bronchialkarzinom verstorben. Raucht seit 10 Jahren 20 Zigaretten pro Tag und er trinke. Kennen Sie, wie viel Papiers? Ja, o 10 Bakir. Okay. Same package, yeah. Same paket ya. Yeah, same paket ya. Und täglich kleine Glas Schnaps, Drogen konsum wurde verneint. Und spaziere jeden Tag spazieren. Er habe keine bekannte Allergien und er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Er arbeitet als Bürokaufmann, Kaufmann. Er ist ledig und lebt alleine. Er hat keine Kinder. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Lippenkarzinom hin. Als Differentialdiagnosen kommen Herpes, Pilze Enfektion in Betracht. Ist es möglich, diyabetische Runde? Diabetische kan möglich. Ja, der Patient habe seit 22 Jahren Diabetes mellitus Typ 2. Ja, das kann möglich sein. Zur Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. Zuerst werde ich der Patient körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, Hautfarbung Umgebung des Mund und Schwellung, Warmung oder ja. Vergüle verter Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob eine Hautveränderung, Ödeme, Überwärmung, vergrößerten Lymphknoten und vorhanden sind. Bei der Laboruntersuchung würde ich großes Blutbild, Entzündungsparameter, Nieren- und Leberwerte und Elektrolyte und Vitamin B12 und Vitamin D bestimmen lassen. Möchten Sie in diesem Fall CM-Markers? Markers, ja, ich weiß nicht. Und BCG? Ja, Entzündungsparameter. Ja, natürlich. Ich würde Entzündungsparameter und ich würde nüchtern Glukoswerte und HbA1c veranlassen. Ich möchte welche Tumörmarkers, aber ich möchte in diesem Fall ein Tumörmarkers bestimmen lassen. Ja. Blutsenkung, Geschwindigkeit. Kennen Sie? Blutsenkung, Bulutsenko. Geschwindigkeit. BSG. Ja. Das ist eine Tumormarker für diese Fall? Nein. Nein, das ist Aber zeigt uns eine unnormalisierte Station. okay. Und weiteren Untersuchungen möchte ich. Können Sie schreiben? Und weiteren Untersuchungen möchte ich ein Gewebeprobe auf dem Wunde entnehmen und der histologische Untersuchung durchführen. Histologische ja, Untersuchungen durchführen. Wenn meine um die sollte meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich ein CT Abdomen, Thorax oder PET veranlassen, um die Metastasen auszuschließen oder bestätigen. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor. Bei kleineren oder wenn die Tümör wenn die Tümör ha hat keine Metastasen, würde ich eine exzisional Biopsie durchführen, aber wenn der Patient hat Metastasen, würde ich eine Chemotherapie planen oder eine Chemotherapie beginnen. So als werde ich der Patient stationär aufnehmen, stationär aufnehmen, Entschuldigung. So als werde ich der Patient stationär aufnehmen, und würde ich eine Zugang legen und ausreichende Flüssigkeit zuvor verabreichen. Dann eine onkologische Konsil anfordern und in eine Wunde ohne Metastasen würde ich exzisional Biopsie durchführen. Wenn der Patient Metastasen, wenn der Patient Metastasen würde ich eine Chemotherapie planen. Welche Type denken Sie in diesem Karzinom? Welche Tipp kannst du noch? Ja, Basalzell Karzinom, Ich weiß nicht, histologisch. Schwarzer Karzinom, Weißer Karzinom. Ja, ich habe keine. Haben Sie Vermutung? Nein, ich habe keine Vermutung, aber Ich vermute in diesem Fall Basalzell-Karzinom, ja, ich. Weiß-Karzinom. Weisskrebs. Schwarzkrebs, kennen Sie? Nein. Malignmelanom, Schwarzkrebs. Malignen, ja. Ja. Sie Malignen, haben gesagt, als Differentialdiagnose denken wir Herpes Zoster. ja. Wie können Sie Herpes Zoster ausschließen? Herpes Zoster ist eine wie können Herpes Zoster mit klinischen Befunde ausschließen? Das kann die Herpes Infektions kann innerhalb 2 Wochen heilen. Aber in diesem Fall es dauert lange. Hat sie immunologische Befunde? Anti-IgM, Anti-IgG? Mit für Herpes? Ja. Ja, wir können beurteilen da. Wie können Sie Pilzeinfektion im Mund ausschließen? In histologischen Untersuchung diese Verdachtsdiagnosen kann ausschließen. Können Sie so uns PET-CT aufklären? PET-CT ist eine bildgebende Verfahren, um die Metastasen zu bestätigen. Noah Metastasen, oder? Mit alle Kalte Stoffwechselkrankheiten ja, stimmt. oder Geschwulst, Okay. Muttergeschwulst. Geçiyoruz. Ja, Metastasen auch. Ah, okay. Und der Patient wir geben ein spezielle Flüssigkeit oder Flüssigkeit ya ja. Oder Flüssigkeit konsant oder biten intravenös. intravenöz ya Radyoaktiver Trace. Trace. radyoaktive marka. Ferabreichen. Wir warten auf eine Stunde, um diese radioaktive Substanz genau der Körper des Patienten genau Okay. Dann diese Untersuchung ist schmerzlos und der Patient hat keine oder der Patient hat keine Vorbereitung. Der Patient sollte keine Vorbereitung für diese Untersuchung machen. machen. Und nach der Untersuchung kann der Patient seine Alltag weitergehen. Aber wir geben Radioaktiv. den Patienten radyoaktive Substanz. Ja, der Patient sollte alleine in einem Raum bleiben, circa 3 Tagen. 3 Tagen, circa 3 Tagen, ja. Besonders welche Personen wird der Patient Kontakt knüpfen? Ja, die Kinder und der Patienten hat Immunschwäche oder Immunschwäche Person Kinder Kinder oder Schwangerschaft. und Schwangerschaft, ja. Muss keine Kontakt haben. Muss der Patient Federwasser trinken, um radioaktive Substanz auszuscheiden? Nach der Untersuchung? Ja. Ja, viele trinken. Ja, der Patient muss circa 3 Liter täglich trinken. Hat diese Untersuchung Alternativmethoden? Für PET, CT. CT, ja, PET-CT. Ja, wir können auch eine Scintigraphie, aber nein. Şu kemik erimesi şey gibi yapılan şey vardı ya, isim gelmedi aklıma. Astometri. Ah, densitometri ya, bir kenen. Ich denke, gibt es normalerweise keine alternative Methoden, aber wir können MRT des ganzen Körper oder CT des ganzen Körper durchführen, aber es ist sehr teuer. Ja, sagt er ja, und der Patient mit CT viele Strahlung hat. Das ist nicht eine gute Wahl. PET-CT. PET-CT, nein, CT. Okay, vielen Dank, Herr Kollege. Wir haben Sie.